Hallo, hallo, hallo und guten Morgen. Hallo, hallo, hallo und guten Morgen. Let's see, what is the incredible scripture that is fulfilled when this all happened? Lass uns sehen, welche unglaubliche Schrift erfüllt wird, wenn das alles passiert. When decay will be exchanged for that which never decays. Wenn der Verfall gegen das ausgetauscht wird, was niemals vergeht. That's when the scripture will be fulfilled. Das ist der Zeitpunkt, an dem sich diese Schrift erfüllen wird. What's the scripture? Welche Bibelstelle? Death is swallowed up by a triumphant victory. Vers 54, der Tod ist verschlungen von einem triumphalen Sieg. You see, Jesus already fulfilled that scripture partially. Jesus hat diese Bibelstelle bereits teilweise erfüllt, But only partially. aber nur teilweise. I have found out in studying the scriptures and prophetic words Ich habe beim Studium der Heiligen Schrift und der prophetischen Worte herausgefunden, that many of them have a double fulfillment. dass viele von ihnen eine doppelte Erfüllung haben. They have an instant smaller fulfillment and then the climax, a complete fulfillment. Sie haben eine unmittelbare, kleinere Erfüllung und dann den Höhepunkt, eine vollständige Erfüllung. So in Jesus already, it was already fulfilled. Of course we know that. In Jesus, so haben wir es gelesen, hat sich das schon erfüllt. Natürlich wissen wir das. Jesus challenged death. Jesus hat den Tod herausgefordert. And death could by no means hold Jesus back. Und der Tod konnte Jesus auf keinen Fall zurückhalten. A total and complete impossibility. Eine totale und absolute Unmöglichkeit. And this is something we all have to grasp in our heart. Das ist etwas, das wir alle in unserem Herzen begreifen müssen. But look how beautiful the Bible says this. Aber schau, wie schön die Bibel sagt, That there is a final and a big and a perfect fulfillment. dass es eine letzte, große und vollkommene Erfüllung geben wird. So to say, the climax. Sozusagen den Höhepunkt. When every single Christian will finally have a glorified body and will be resurrected. Wenn jeder einzelne Christ endlich einen verherrlichten Körper haben und auferstehen wird. So one day, even in your life, Eines Tages wird also auch in deinem Leben death will be swallowed up by a triumphant victory. der Tod von einem triumphalen Sieg verschluckt werden. Look at verse 55. Schau auf Vers 55. So Paul gets really bold here. Hier wird Paulus richtig mutig. So death, tell me, where is your victory? Also Tod, sag mir, wo ist dein Sieg? Tell me death, where is your sting? Sag mir Tod, wo ist dein Stachel? So like Paul is so sure of the doctrine of resurrection. Paulus ist sich der Lehre von der Auferstehung so sicher. And he's so sure that Jesus has given us a brand new and a perfect life. Er ist sich so sicher, dass Jesus uns ein brandneues und vollkommenes Leben geschenkt hat. That right now here, Paul is looking into the eyes of death and saying, "You tell me where your victory is." Dass er hier dem Tod in die Augen schaut und sagt, "Sag mir, wo dein Sieg ist." Could this be? Könnte es sein? That this was the reason why Paul. Didn't care when he was confronted with death. Dass dies der Grund war, warum Paulus sich nicht darum kümmerte, als er mit dem Tod konfrontiert wurde. If you study carefully the life of Paul, Wenn du das Leben von Paulus genau studierst, Paul looked into the eyes of death on several different occasions. Hat er dem Tod bei verschiedenen Gelegenheiten in die Augen geschaut. And you know what? It never discouraged him. Und weißt du was? Es hat ihn nie entmutigt. He was so sure that death was defeated. Er war sich so sicher, dass der Tod besiegt ist, Because Jesus has conquered death. weil Jesus den Tod besiegt hat. But he was also so sure, Aber er war sich genauso sicher, that there would be a final defeat and destruction of death in the life of every single Christian. dass der Tod im Leben jedes einzelnen Christen endgültig besiegt und vernichtet werden wird. Because remember, Erinnere dich daran, Paul said, then the scripture will be fulfilled. dass Paulus sagt, Dann wird sich die Schrift erfüllen. And he's talking about the final moment when Jesus comes back. Und er spricht von diesem letzten Moment, wenn Jesus wiederkommt. Verse 56. Vers 56. It is sin that gives death its sting. Es ist die Sünde, die dem Tod seinen Stachel gibt. And the law that gives sin its power. Und das Gesetz, das der Sünde ihre Macht gibt. We know that sin only has its power because there is a law. Wir wissen, dass die Sünde ihre Macht nur hat, weil es ein Gesetz gibt. The Apostle Paul teaches that. Das lehrt der Apostel Paulus. To the Romans. Den Römern. He said, if there wouldn't be any law, then there wouldn't be any sin either. Er sagt, wenn es kein Gesetz gäbe, dann gäbe es auch keine Sünde. Of course, this is a very natural argument. Das ist selbstverständlich ein ganz natürliches Argument. If there's no speed limit, you can't break the speed limits. Wenn es keine Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt, kannst du auch nicht gegen die Geschwindigkeitsbegrenzungen verstoßen. If there's no traffic laws, you can't get a fine because you never broke a traffic law. Wenn es keine Verkehrsgesetze gibt, kannst du auch kein Bußgeld bekommen, weil du nie ein Verkehrsgesetz gebrochen hast. That means sin gets its power because a law tells you don't do it. Das bedeutet, dass die Sünde ihre Macht erhält, weil das Gesetz sagt, tu es nicht. But look, it's the first argument that he makes. Aber sieh dir das erste Argument an, das Paulus anführt. Sin gives death its sting. Die Sünde gibt dem Tod seinen Stachel. What does it mean? Was bedeutet das? Well, the whole context already explains to us exactly what it means. Nun, der ganze Kontext erklärt uns schon genau, was es bedeutet. What's the context? Was ist der Kontext? The context is very simple. Der Kontext ist ganz einfach. Through Adam, everybody was born a sinful nature. Durch Adam wurde jeder Mensch mit einer sündigen Natur geboren. So sin only had a sting that could destroy people because of Adam. Die Sünde hat also nur wegen Adam einen Stachel, der die Menschen zerstören kann. But one day will come. Es wird ein Tag kommen, that this can have no power anymore. An dem sie keine Macht mehr haben wird. Today it still has power. Heute hat sie noch Macht. It has only power in the sense that our physical bodies are still submitted to decay one day. Sie hat nur insofern Macht, als unsere physischen Körper eines Tages dem Verfall preisgegeben sind. That's the only power it has. Das ist die einzige Macht, die sie hat. But if you believe today, wenn du aber heute glaubst, that we already are part of a brand new race, the race of the last Adam. Dass wir bereits Teil einer brandneuen Rasse sind, der Rasse des letzten Adam. And we believe that we can express that life today. Und wir glauben, dass wir dieses Leben heute zum Ausdruck bringen können. And that Jesus has come to give us that life and we don't have to live like the first Adam. Und dass Jesus gekommen ist, um uns dieses Leben zu geben und wir nicht wie der erste Adam leben müssen. Then while we live in this decaying body, we can still walk in the power of the victory of God. Dann können wir, während wir in diesem vergehenden Körper leben, trotzdem in der Kraft des Sieges Gottes wandeln. And this is the desire of God's heart. Das ist das Verlangen von Gottes Herz. That the world will see people already who live above the normal. Dass die Welt schon jetzt Menschen sieht, die über dem Normalen leben. See you guys tomorrow. Bis morgen.